schon schlafen unter tosendem Applaus. Stärkste Wind im Rücken richtet dir die Segel aus. Das Land, auf das du kursst, es ist kein souveräner Staat. Du bist Diplom und das heißt bestätigt dein Zertifikat. Kannst noch so viele Prüfungen auf hoher See bestehen. Wer unter fremden Fahnen treibt, wird ihnen nie angehen. Davon entfernt.